Und im ersten Jahre des Cyrus, des Königs von Persien, damit das aus dem Munde Jeremias ergangene Wort Jahwes in Erfüllung ginge, gab Jahwe dem Cyrus, dem Könige von Persien, ein, dass er in seinem ganzen Königreich, und zwar auch schriftlich, folgenden Befehl ergehen ließ. So spricht Cyrus, der König von Persien, alle Königreiche auf Erden hat mir Jahwe, der Gott des Himmels, übergeben und er hat mir befohlen, ihm zu Jerusalem in Juda einen Tempel zu erbauen. Wer irgend unter euch zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue den Tempel Jahwes, des Gottes Israels, das ist der Gott, der zu Jerusalem wohnt. Und wer noch übrig ist, den sollen an allen Orten, wo er sich aufhält, die Bewohner seines Orts unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für den Tempel Gottes zu Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten auf, alle, denen es Gott eingab, hinaufzuziehen, um den Tempel Jahwes zu Jerusalem zu bauen. Und alle Leute in ihrer Umgebung unterstützten sie mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und Kleinodien, abgesehen von allen freiwilligen Spenden. Der König Cyrus aber gab die Gefäße des Tempels Jahwes heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggeführt und in den Tempel seines Gottes getan hatte. Die übergab Cyrus, der König von Persien, dem Schatzmeister Mithredat, der zählte sie dem judäischen Fürsten Sesbazar zu. Und das war ihre Zahl, 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Pfannen, 30 goldene Becher. Silberne Becher, 410 anderweitige Becher, 1000 andere Geräte, im Ganzen 5400 goldene und silberne Geräte. Das alles brachte Sesbazar mit herauf, als die Gefangenen von Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden.